Seit 3 Tagen verteilt eine bolschewistische Zelle in den Suchliner Werken Flugblätter. Die letzten Lohnsenkungen haben die Arbeiter in starke Erregung gebracht. Heute ist der entscheidende Tag. Heute Abend werden die Arbeiter beschließen, ob sie sich eine Kopeke abziehen lassen oder ob sie streiken. Als du vor 2 Wochen unserer Bewegung beitratest, Pavel, hast du uns angeboten, dass wir zu dir kommen können, wenn es eine besondere Arbeit gibt. Es ist bei dir am sichersten, da wir noch nie hier gearbeitet haben. Was wollt ihr machen? Wir müssen Flugblätter drucken. Wir haben den Hektographenapparat mitgebracht und Papier. Setzt euch. Meine Mutter wird uns Tee kochen. Warte du draußen. Pass auf die Polizei auf. Wo ist Sidor? Er hat gestern Abend beim Nachhausegehen gesehen, dass ihm jemand nachging, der wie ein Polizeispitzel aussah. Darum ist er heute nicht mitgekommen. Sprecht leise. Meine Mutter hört uns besser nicht. Ich habe ihr bisher von diesen Dingen noch nichts gesagt. Sie ist nicht mehr jung genug und könnte uns doch nicht helfen. Ungern sehe ich meinen Sohn Pavel in der Gesellschaft dieser Leute. Sie hetzen ihn auf und ziehen ihn noch in irgendetwas hinein. Solchen Leuten setze ich keinen Tee vor. Pavel, ich kann euch keinen Tee kochen. Es ist zu wenig Tee da. Das gibt keinen richtigen Tee mehr. Dann koch uns dünnen Tee, Mutter. Wenn ich jetzt nicht dergleichen tue, werden sie schon merken, dass ich sie nicht leiden kann. Es passt mir überhaupt nicht, dass sie hierher kommen und so leise sprechen, dass man sie nicht hören kann. Pavel, es wäre mir sehr unangenehm, wenn der Hausbesitzer merken würde, dass hier früh um 5 Uhr Leute zusammenkommen und etwas drucken. Wir können sowieso die Miete nicht bezahlen. Glauben Sie uns, Frau Lassowa, dass wir uns für nichts mehr interessieren als für Ihre Miete. Im Grunde genommen kümmern wir uns um nichts anderes, wenn es auch nicht so aussieht. Das weiß ich nicht. Deine Mutter sieht uns nicht gern hier, Pavel. Es ist sehr schwer für deine Mutter zu begreifen, dass wir das hier machen müssen, damit sie Tee kaufen und ihre Miete bezahlen kann. Was haben Sie vor mit Pavel? Er ist in die Fabrik gegangen und war froh, dass er einen Arbeitsplatz hatte. Er verdiente wenig und im letzten Jahr ist es immer weniger geworden. Wenn Sie ihm jetzt noch einmal eine Kopeke abziehen, will ich lieber selber nicht essen. Aber ich sehe mit Unruhe, wie er diese Bücher liest und mit Kummer, dass er, statt sich abends auszuruhen, in diese Versammlungen läuft, wo nur gehetzt wird. Dadurch wird er noch seinen Arbeitsplatz verlieren. Wenn du keine Suppe hast, wie willst du dich da wehren? Da musst du den ganzen Staat von unten nach oben umkehren, bis du deine Suppe hast. Dann bist du dein eigener Gast, dann bist du dein eigener Gast. Wenn man über eure Schwäche lacht, wie wollt ihr euch da wehren? Da müsst ihr euch kümmern drum, dass alle, die schwach sind, marschieren, dann seid ihr eine große Macht. Worauf dann keiner mehr lacht, worauf dann keiner mehr lacht. Polizei! Die Flugblätter! Siehst du, Pavel, jetzt kommen die Polizisten. Pavel, was machst du? Was steht in den Papieren? Bleiben Sie ganz ruhig sitzen, Frau Vlasova. Halt! Wer sich rührt, wird erschossen. Das ist seine Mutter, euer Wohlgeboren. Und das ist er selbst. Pavel Vlasov, ich muss Haussuchung bei dir halten. Was hast du denn da für einen schmierigen Verein aufgegabelt? Hier ist auch die Schwester des gerade verhafteten Sidor Schatalow. Das sind schon die richtigen... Was ist mit meinem Bruder geschehen? Ihr Bruder lässt sie grüßen. Er ist jetzt bei uns. Er revolutioniert jetzt unsere Wanzen und hat großen Zulauf. Leider fehlen ihm Flugblätter. Ein paar Nachbarzellen wären da noch frei. Sehr bedauere ich, liebe Frau Vlasova, dass ich gerade in Ihrem Haus nach Flugblättern suchen muss. Sehen Sie, jetzt muss ich zum Beispiel Ihren Divan öffnen. Haben Sie das nötig? Es sind keine Rubelscheine drinnen, nicht wahr? Das kommt, weil wir Arbeiter sind und nicht sehr viel verdienen. Sie sind eine anständige Frau. Ich weiß es. Und in dem Divan war auch nichts, was etwa unanständig gewesen wäre. Wo sind also die Flugblätter? Im Tisch? Auch nichts. Vlasova, Vlasova, ehrliche Leute sind nicht schlau. Sollten Sie schlau sein? Und da ist der Schmalztopf mit dem Löffelchen. Der rührende Schmalztopf. Jetzt ist er mir hinuntergefallen. Und jetzt zeigt sich, dass Schmalz drinnen ist. Wenig. Es ist wenig Schmalz darin, Herr Kommissar. Auch in der Brotlade ist nur wenig Brot. Und in der Büchse ist auch nur wenig Tee. Also doch! Ein politischer Schmalztopf. Vlasova, Vlasova. Müssen Sie sich auf Ihre alten Tage mit uns einlassen? Diesen Bluthunden? Wozu ist es nötig, den Schmalztopf, den Schmalztopf auf! Das ist Andrei Nachodka, der Kleinrusse. Andrei Maximowitsch Nachodka, du bist schon einmal wegen politischer Vergehen in Haft gewesen. Ja, in Rostov und Saratow. Aber da hat mich die Polizei mit Sie angeredet. Ist Ihnen bekannt, welche Schurken in den Suchlinow-Werken hochverräterische Flugblätter verteilen? Schurken sehen wir hier zum ersten Mal. Du, Pavel Vlasov, wirst noch ganz klein werden. Steh auf, wenn ich mit dir rede! Schreien Sie nicht so! Sie sind noch ein junger Mensch und haben kein Elend kennengelernt. Wo sind die Flugblätter? Du weinst zu früh, Vlasova. Du wirst deine Tränen noch brauchen. Pass lieber auf deinen Sohn auf. Er geht schlimme Wege. Frau Vlasova, wir müssen Sie um Entschuldigung bitten. Wir dachten nicht, dass wir schon unter Verdacht stehen. Sind Sie sehr erschrocken, Frau Vlasova? Ja. Ich sehe, dass Pavel einen schlimmen Weg geht. So halten Sie es für richtig, dass die Ihre Wohnung zertrümmern, nur weil Ihr Sohn für seine Kopeke kämpft? Sie tun nicht das Rechte, aber er tut auch nicht das Rechte. Wie ist es jetzt mit den Flugblättern? Wenn wir heute keine Flugblätter verteilen, nur weil die Polizei begonnen hat einzugreifen, sind wir nichts als Schreihälse gewesen. Die Flugblätter müssen verteilt werden. Wie viele brauchen wir? 500. Und wer bringt sie in die Fabrik? Ich. Gut. Wer soll die Flugblätter in die Fabrik bringen? Pavel. Pavel, ich verbiete dir, die Flugblätter in die Fabrik zu bringen. Es ist nötig, Frau Vlasova. Es ist nötig. Es beginnt mit dem Bücherlesen und dann spät nach Hause kommen. Dann kommen diese Arbeiten hier im Hause mit solchen Maschinen und die Beratungen werden mit leiser Stimme geführt. Es ist nötig. Auf einmal kommt die Polizei ins Haus und die Polizisten behandeln einen wie eine Verbrecherin. Pavel, ich verbiete dir, diese Flugblätter in die Fabrik zu bringen. Redet mit ihr. Es sagt ihr, dass wir die Flugblätter auch Sidors wegen verteilen müssen. Frau Vlasova, es ist auch meines Bruders wegen nötig. Sidor kann sich sonst auf Sibirien gefasst machen. Wenn heute keine Flugblätter mehr verteilt werden, dann wissen die doch, dass es Sidor gewesen sein muss, der gestern Flugblätter verteilt hat. Natürlich, das müssen die doch merken. Gestern wurden Flugblätter in die Fabrik geschmuggelt. Sie fassen einen Mann und heute hört der Schmuggel auf. Also hat der Mann sie verteilt. Das ist doch klar. Schon darum ist es nötig, dass auch heute wieder Flugblätter verteilt werden. Ich sehe, dass es nötig ist, damit dieser junge Mensch, den ihr hineingebracht habt, nicht vernichtet wird. Aber was ist mit Pavel, wenn er verhaftet wird? Es ist nicht so gefährlich. So, es ist nicht so gefährlich. Ein Mensch ist verführt und hineingezogen worden. Um ihn zu retten, ist das und das nötig. Es ist nicht gefährlich, aber es ist nötig. Wir stehen unter Verdacht, aber wir müssen Flugblätter verteilen. Es ist nötig, also ist es nicht gefährlich. Und so geht es weiter. Und am Schluss steht ein Mensch am Galgen, steckt deinen Kopf in die Schlinge. Es ist nicht so gefährlich. Gib die Flugblätter her. Ich, nicht Pavel, werde sie in die Fabrik bringen. Aber wie wollen Sie das machen? Macht euch da keine Sorge. So gut wie ihr werde ich das auch fertig bringen. Meine Freundin Maria Korsunova verkauft in der Mittagspause Esswaren in der Fabrik. Ich werde das heute für Sie machen und eure Flugblätter mitnehmen. Ein guter Einfall. Aber warum soll ich das nicht machen? Jeder von uns wird heute beobachtet werden. Auch du. Gut. Überlegt, was dafür und was dagegen spricht. Ich möchte nicht mit abstimmen. Anton? Ich glaube, dass es ihr gelingen kann. Sie ist unter den Arbeitern bekannt und der Polizei nicht zu verdächtig. Mascha? Auch ich glaube es. Andrei? Sie ist auch gefährdet, obwohl sie weniger verdächtig ist. Und es gefällt mir nicht, dass sie es nicht für die Sache tut. Ja, sie tut es, um ihren Sohn zu retten. Aber sie rettet zugleich auch ihre Kopeke. Und wenn sie gefasst wird, hat sie es nicht für die Partei, sondern für ihren Sohn getan. Das wird ihr etwas helfen. Das ist richtig. Genosse Vlasov, angesichts der besonderen Notlage sind wir dafür, das Angebot deiner Mutter anzunehmen. Es ist mir recht. Andrei, du bist uns für sie verantwortlich. Behalte sie im Auge und nimm ihr in der Fabrik die Flugblätter ab. Sieh auch gleich jetzt nach, ob sie weggehen kann. Sicher ist es eine sehr schlimme Sache, bei der ich hier helfe. Aber ich muss Pavel aus ihr heraushalten. Wissen Sie denn, was in den Flugblättern steht, Frau Vlasova? Nein, ich kann nicht lesen.